Och, na, išsilavinę žmonės niekada nebuvo užmiršę Europos. Die gebildeten Leute in Litauen haben sich immer für Europa interessiert, auch während sie noch Teil der Sowjetunion waren und haben eigentlich auch immer gedacht, dass Litauen zu Europa gehört. Und insofern ist der Eintritt in die EU eigentlich nur eine Formalität gewesen für viele Litauer. Bet žinoma, yra tam tikrų nuogastavimų, ypač žmonės, kurie mažiau. Aber es gibt natürlich auch Ängste und Beschwerden schon, und zwar vornehmlich unter Leuten, die sich nicht so sehr besonders für den Rest der Welt interessieren. Und das sind Ängste, die besonders kultureller Natur sind. Das heißt, sie haben eigentlich Angst vor dieser Multikulturalität und denken, dass Litauen und die Litauer sich dann vollständig assimilieren müssen an irgendetwas. Und diese Ängste gibt es auf jeden Fall. Litauen hat ja eine bewegte Geschichte hinter sich. Unter anderem war es einmal sehr groß und in einem Vielvölkerstaat, in einem großen Verbund, nämlich in Polen-Litauen. Spielt diese Tatsache für Sie als Litauer heute noch eine Rolle? Taip, aš manau, kad vienas iš pagrindinių lietuvių. Ja, das ist sehr stark noch im litauischen Bewusstsein. Genau darauf zielte eigentlich auch die Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit ab, in dem doch sehr, sehr präsenten Bewusstsein einer einstigen, sehr starken und auch sehr alten Tradition von Staatlichkeit und eben genau von demokratischer Staatlichkeit. Und die Geschichte ist zweifellos ein sehr wichtiger Teil des litauischen Bewusstseins und der Identität. Ich glaube, ein guter Punkt, nochmal auf das zurückzukommen, was Sie vorhin erwähnt haben, diese Angst vor Multikulturalität in Litauen. Wie groß ist sie, beziehungsweise äußert sie sich eventuell in einem übersteigerten litauischen Nationalstolz oder etwas Vergleichbarem? Ich weiß nicht, ob er auga. Jisai nėra labai kažkoks. So stark ist der Nationalismus in Litauen eigentlich nicht. Er ist nicht stärker als anderswo. Aber je weiter sich die Demokratie auch in der Gesellschaft fortpflanzt, umso mehr kleinere Gruppen finden sich auch in der Gesellschaft und kleinere Splitterparteien auch. Und unter diesen gibt es natürlich auch wieder nationalistische Parteien. Aber wie gesagt, deren Stärke ist nicht so groß, wie man vielleicht von außen annehmen könnte. Die frühere Zugehörigkeit zur Sowjetunion spielt in Litauen eine nach wie vor große Rolle. Und Sie selbst, Herr Parulskis, waren ja als junger Mann in der Sowjetarmee und damals sogar in der DDR stationiert, nämlich in der Nähe von Cottbus. In Ihrem Roman »Drei Sekunden Himmel« verarbeiten Sie diese Erfahrungen? Wie haben Sie diese Zeit als Litauer in Deutschland erlebt? Na, aš nedaug mačiau rytų Vokietijos, nes žiūrėjau ją per tvorą, kaip sakoma. Er kann darüber, also über Ostdeutschland, nicht sehr viel sagen, weil sie natürlich sich in einem geschlossenen Terrain befunden haben. Er hat auf Ostdeutschland, wie er sich ausdrückt, durch einen Zaun geblickt. Sie sind nachts durch Städte marschiert und der Rest der Beschäftigung auf ostdeutschem Boden beschränkte sich auf Übungen auf gewaltigen Schießplätzen und Absprüngen mit dem Fallschirm. Es war also keine Touristenreise in die DDR, sondern eben ein sehr, sehr harter, geschlossener Armeedienst. Und das Ganze nannte man damals deutsch-sowjetische Freundschaft. Eine wirklich große Freundschaft hat es damals sicher nicht gegeben. Es war alles sehr formal. Sie sind im Jahr 1965 geboren und ich möchte mal auf Ihren Roman zu sprechen kommen erneut. Da sagt der Protagonist: Ich gehöre zur russifiziertesten, verdummtesten, mit Atheismus am meisten vollgestopften Generation, die außerdem an nichts glaubt. Es ist einfach eine von feigen, angepassten Eltern erzogene Generation unreifer und unerfüllter Versager. Das ist Ihre Romanfigur, wie gesagt. Gibt es aber diese Versagergeneration wirklich oder ist sie rein fiktiver Natur? Literatur hat immer eine sehr, sehr enge Verbindung und Verflechtung mit der Wirklichkeit. Allerdings ist hier sicher kein soziologisches Abbild der Wirklichkeit erdacht worden oder dargestellt. Allerdings, er könnte einfach sagen, es ist schwer zu sagen und er kann nicht genau sagen, ob es wirklich so ist oder ob es nicht so ist. Dann muss ich es nochmal konkreter fragen. Wie viele unreife und unerfüllte Versager begegnen Ihnen denn in Ihrem Leben? Na, man neaišku, kas yra nevykėlis iš tikrųjų, nes tai yra... Dazu müsste man den Begriff des Versagers genauer definieren. Ein Versager ist wohl nicht negativ konnotiert, sondern ist wohl eher eine Person oder eben Figur, die sich in der Gesellschaft einfach nicht so gut und so schnell anpassen kann. Und das ist ein Mensch, der eigentlich ja auch mit nicht unbedingt nur negativen Eigenschaften ausgestattet ist. Sie haben in einem Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit gesagt, und das ist in diesem Zusammenhang auch nicht uninteressant, und das ist nicht der Protagonist aus Ihrem Buch. Sie haben gesagt, Litauen versinke wie alle postkommunistischen Länder allmählich in einem seligen, bürgerlichen, spießigen Leben. Litauen ahmt das im Westen existierende langweilige Lebensmodell nach. Was meinen Sie damit? Na, aš tai ir turėjau omenyje, kad iš esmės, kaip čia pasakė, es bezieht sich auf die Ideale oder Ziele, die die Menschen in Litauen haben und seit der Wende besonders haben. Und da geht es doch eher um materiellen Wohlstand, wer ein gutes Auto, ein schönes Haus oder eine gute Wohnung und grundsätzlich eben materiell sehr gut versorgt lebt. Das ist sicher ein Phänomen weltweit, dass die Menschen danach streben, und so ist es auch in Litauen. Vielleicht ist er selbst ein Idealist oder ein Romantiker, und vielleicht sollten ja Autoren grundsätzlich auch Idealisten und Romantiker sein. Warum eigentlich nicht? Und da hänge ich die Frage ran, wie würden sich denn Ihr Land wünschen als Romantiker, als Idealist? Was wären für Sie optimale Lebensbedingungen in Litauen? Aš nekuriu kažkokių tai utopinių planų visai Lietuvai. Aš tiesiog Utopien für die ganze litauische Gesellschaft hat er nicht. Es ist einfach nur ein Wunsch, dass die Leute vielleicht mehr denken und nicht nur, Entschuldigung, zum Fressen und Scheißen auf der Welt sind. Und dass sie nicht so platt und gleichgeschaltet sind, wie sich's im Moment gestaltet. Das heißt, es gibt natürlich nicht die Möglichkeit, ein Land nach eigenen Vorstellungen und nach eigenen Utopien oder Idealen umzugestalten, aber dieser Wunsch, der besteht doch. Wenn Sie Ihr Land Litauen sehen als eines von 27 Ländern in Europa, haben Sie dann ein Bewusstsein dafür, dass es eines dieser 27 Länder ist? Und was wünschen Sie sich von Europa? Was versprechen Sie sich davon, wenn überhaupt? Na, yra toks senas, sena istorija apvaliojo stalo riteriai, ir net žodžiu. Es gibt dieses Bild aus dem Ritterroman, vermutlich aus dem Artushof, dass alle Ritter in fröhlicher Runde an einem runden Tisch zusammensitzen. Das heißt, dass es keine Plätze gibt, die mehr in der Mitte oder in irgendeiner Hierarchie sind, sondern dass alle einfach gleich um diesen Tisch herum sitzen und in dieser Runde halt zusammen sich tun und sein können. Und so würde er sich Europa wünschen. Turbut. Wahrscheinlich. Und letzte Frage. Was machen Sie am 7. Juni? Gehen Sie wählen? Ich weiß nicht genau. Das weiß er noch nicht genau. Er war schließlich jetzt 2 Monate im Ausland und hat die Dinge nicht so ganz so genau verfolgt. Entweder er trinkt oder er geht wählen. Arba gersiu degtinę, arba eisiu balsuoti.